Ich weiß, das ist immer etwas erschlagend, wenn da jemand so eine Dreiviertelstunde erstmal auf einen einquasselt. Aber vielleicht gibt es ja doch gleich den einen oder die andere, die Nachfragen haben oder Einwände formulieren möchten. Da oben gibt es schon die erste. Sie haben erzählt, dass die Hinrichtung zugenommen hat. Gibt es da systematische Gründe für oder ist es eine Entwicklung, die aus dieser Friedensbewegung rauskommt? Oder also ist da irgendwas passiert oder ist es so? Ja, es sind mehrere Sachen passiert. Also meine Einschätzung, also erstmal, die Sachen sind sehr gut dokumentiert mittlerweile. Man weiß nicht von allen Hinrichtungen, aber also das sind keine Zahlen, die ich mir irgendwie ausdenke, sondern das sind die klassischen Menschenrechtsorganisationen, die sowas beobachten. Amnesty International, Human Rights Watch, UN-Menschenrechtsbeauftragte, von denen stammen die Zahlen. Ban Ki-moon sogar, also der UN-Generalsekretär hat vor wenigen Monaten mittlerweile sich, also und das ist relativ selten, dass der sich offiziell hinstellt und vor einer dramatischen Anstieg von Hinrichtungen im Iran gewarnt hat, nicht nur gewarnt hat, darauf hingewiesen hat und gesagt, das ist skandalös, man muss irgendwas machen. Einer der Gründe sind die Verhandlungen, die in Wien stattfinden. Das iranische Regime weiß, dass es im Augenblick eigentlich machen kann, was es will. Weil der Westen sagt, naja, wenn wir jetzt irgendwie groß kritisieren, dann verderben wir uns die tollen Verhandlungen. Wenn wir uns schon jetzt entschlossen haben, diese Verhandlungen zu führen, dann können wir unser Gegenüber nicht permanent irgendwie, um es deutlich zu sagen, mit dem Arsch ins Gesicht fahren. Ja? Also die können eigentlich, ne, Khamenei kann den Holocaust leugnen, die Hinrichtungszahlen steigen, in Syrien werden Tausende, Zehntausende abgeschlachtet durchs iranische Regime und der Westen sagt kein Wort dazu. Das ist eine Art Freibrief, den das iranische Regime durch diese Verhandlungen bekommen hat und den nutzt das Regime natürlich für sich, um mit Leuten aufzuräumen, mit denen sie eh schon immer aufräumen wollten, wo man aber immer doch so ein bisschen auch auf die internationale Reputation doch noch geachtet hat. Da werden teilweise also alte Rechnungen beglichen von 2009 noch. Ja? Also da gab es sowieso schon mal eine massive Repressionswelle, aber dann gab es immer noch Leute, die da waren, die man erstmal in Ruhe gelassen hat oder nur unter Hausarrest gestellt hat und so. Und gegen die geht man jetzt immer heftiger vor. Zweitens, natürlich ist es auch für das iranische Regime selber und für den Infight, der innerhalb dieses Regimes stattfindet, eine komplizierte Situation, weil auch für das iranische Regime war es keine Selbstverständlichkeit, dass man sich auf die Verhandlungen einlässt. Und es gibt innerhalb des Regimes auch Leute, die das sehr kritisch sehen und sagen, das ist überhaupt ein Fehler. Man dürfte mit dem Westen über gar nichts reden und ihn nur bekämpfen. Und die Leute müssen quasi ein bisschen ruhig gestellt werden. Die werden unter anderem dadurch ruhig gestellt, dass man sagt, okay, man verhandelt jetzt irgendwie mit dem großen Satan USA. Dafür geht man innenpolitisch umso schärfer gegen die Leute vor. Ja, also das ist eine Art Austarierung der etwas zurückhaltenderen Außenpolitik, die wird durch eine viel brutalere Innenpolitik wieder austariert, um die Hardliner innerhalb des Regimes zu befriedigen. Ja, also es sind eine ganze Reihe von Gründen, die da vermutlich eine Rolle mitspielen. Ja. Versucht der Iran in diese Hinrichtung wenigstens den Deckmantel der Rechtsstaatlichkeit zu geben, also dass das durch Gericht erfolgt oder kommt da die Exekutive und sagt? Es gibt beides. Der Iran ist seit 1979 von einer Art Doppelstruktur geprägt. Es gibt einerseits die staatlichen Institutionen und dann gibt es die sogenannten revolutionären Institutionen. Ja, das ist eine Form von Doppelstaatlichkeit, die bei, also der Iran ist nicht der Nationalsozialismus, aber trotzdem gibt es halt gewisse Parallelen. Und das ist durchaus eine Parallelität. Ja. Dinge, die Franz Neumann zum Beispiel in seinem sehr, bis heute sehr lesenswerten und guten Buch Behemoth über den Nationalsozialismus geschrieben hat, die Struktur eines Doppelstaates, die Organisation in einer Art Wreckage-Struktur, einer Bandenherrschaft, wo es auch diese permanente Konkurrenz innerhalb des Regimes gibt und so, das sind durchaus Parallelen, die man unter ganz anderen Bedingungen und mit einer durchaus anders ausgerichteten Ideologie im Iran auch antrifft. Diese Doppelstruktur heißt zum Beispiel, es gibt die iranische Armee, und da gibt es die iranischen Revolutionswächter. Die Armee, das ist die staatliche Institution und die ist gar nicht sonderlich stark. Ja? Und die Revolutionswächter sind die revolutionäre Institution, die unmittelbar einfach nur dem Befehl des obersten geistlichen Führers untersteht. Und das finden wir auf gerichtlicher Ebene auch wieder. Es gibt die normalen, in Anführungszeichen normalen Gerichte, die halt auch die Scharia durchsetzen und sowas, und dann gibt es Revolutionsgerichte. Letztendlich kann man bei beiden, also nach westlichen Standards, von kein bisschen Rechtsstaatlichkeit irgendwie reden. Trotzdem ist noch ein Unterschied, diese offiziellen staatlichen Gerichte versuchen einen Anschein von Rechtsstaatlichkeit dort noch zu wahren, die Revolutionsgerichte natürlich nicht, das sind aber so Kopfabgerichte. Ja. Da sieht man übrigens wieder, das nur weil es mir gerade einfällt, wenn man die aktuelle Situation beurteilen möchte und Rouhani richtig einschätzen möchte, lohnt es sich sehr, und auch das fand in den deutschsprachigen Medien so gut wie gar nicht statt, wenn man sich mal sein Kabinett anguckt. Ja, das ist ja nicht Rouhani alleine, sondern der hat Minister, die von ihm ernannt wurden. Und da lohnt es sich sehr, sich mal den Justizminister anzugucken, um irgendwie der Frage nachzugehen, ob es vielleicht doch in irgendeinem Punkt irgendwie eine Gemäßigung oder sowas gegeben hat. Dieser Justizminister, den kennt hier wahrscheinlich auch wieder niemand. Im Iran kennt ihn aber jeder und da weiß auch jeder genau, wer das ist. Der heißt Mustafa Pur Muhammadi. Der ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern der Mann war unter Ahmadinejad auch schon Minister, nämlich Innenminister. Ja? Und bevor er Innenminister unter Ahmadinejad gewesen ist, war er zuständig für die Revolutionsgerichte im Iran. Also das sind die Kopfabgerichte, die zum Beispiel, um nur ein Beispiel herauszugreifen, Ende der 80er Jahre ein unglaubliches Massaker in den iranischen Gefängnissen angerichtet hat. Damals hat man den Tausenden dort einsitzenden Oppositionellen gesagt, also entweder ihr schwört jetzt endgültig ab oder ihr werdet hingerichtet. Und es sind innerhalb weniger Wochen Tausende Oppositionelle hingerichtet worden unter der unmittelbaren Verantwortung von Pur Muhammadi. Und das weiß jeder im Iran. Deswegen weiß auch jeder, was das bedeutet, wenn Rouhani so jemanden zum Justizminister erklärt. Das war ein Signal an die iranische Bevölkerung, ja, nicht nochmal sowas wie 2009. Ja, wenn ihr nochmal so einen Aufstand wagt, dann bekommt ihr es mit unserem Justizminister zu tun, ihr wisst, was das bedeutet. Das ist quasi, so kann man das vielleicht am ehesten auf den Punkt bringen, diese Frage, alles neu mit Rouhani. Rouhani und Zarif, das sind wirklich die friendly faces of terror für die Außenwelt. Ja? Das sind die Leute, die lächelnd durch die Welt fahren, die gut Englisch sprechen, also zumindest deutlich besser als Ahmadinejad, was auch keine große Kunst ist, und der westlichen Welt also dieses freundliche Gesicht verkaufen. Und der iranischen Bevölkerung wird signalisiert, hier, wenn ihr jetzt Stress macht innenpolitisch, dann kriegt ihr es mit jemandem wie dem Justizminister Pur Muhammadi zu tun, also Kopf ab. Und da muss man auch nicht mal den Anschein von Rechtsstaatlichkeit wahren, sondern da gibt einfach mit brutalster Repression gegen die Leute vorgegangen. Ja. Ja. Du hast ja quasi gesagt, in Bezug auf den Iran wäre möglich, so Einstellung von diplomatischen Beziehungen und verschärfte Sanktionen, um den Druck auf das Regime so weit zu erhöhen, dass sich möglicherweise das Regime stürzen lässt. Und dann hast du quasi erhoben auf die Zerschlagung der linken Opposition im Iran, die Zerschlagung der Freiheitsbewegung 2009 und quasi über die iranische Exilbewegung. Wie würdest du das bewerten, darauf, dass solche Kräfte möglicherweise dann den Iran, also dass sich möglicherweise eine säkulare Regierung da aufbauen könnte? Naja, also im Augenblick muss man sagen, realistischerweise sehr pessimistisch sein. Nicht unbedingt, was die inhaltliche Orientierung großer Teile der Opposition angeht, sondern was ihre realen Möglichkeiten angeht, sich im Augenblick durchzusetzen. Diese Erfahrung von 2009, die ist ausgesprochen bitter gewesen. Das war ein vollkommen unerwarteter Aufbruch. Ja? Also jeder westliche Iran-Experte, den man im Mai 2009 gefragt hätte, sitzt das Regime stabil im Sattel, hätte gesagt, ja. Naja, und dann ging es los. Und zwar innerhalb weniger Tage Demonstrationen von Millionen von Menschen, die, also das muss man sich immer noch mal bewusst machen, das ist ja anders, als wenn Sie hier irgendwie, weiß ich nicht, wegen Studiengebühren auf die Straße gehen und sich ein bisschen mit der Polizei kappeln. Da gehen Leute unter Lebensgefahr auf die Straße. Die wissen, die können in den Knast kommen, vergewaltigt werden, zu Tode gefoltert werden, wenn sie dort für ihre politischen und persönlichen Freiheiten auf die Straße gehen. Und sie haben es trotzdem gemacht, und zwar millionenfach. Und nicht nur in Teheran, sondern in allen großen Städten. Es gab Provinzen, also auch am Land hat es ziemlich gekracht. In den kurdischen Provinzen war es kurz vor dem bewaffneten Aufstand. Das Regime stand zeitweise mit dem Rücken zur Wand. Also wir wissen heute von Aussagen von übergelaufenen Kommandeuren der Revolutionswächter, die sind natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber ich glaube, in dem Fall sind die sehr realistisch. Die haben gesagt, das Ende 2009, rund um das Ashura-Fest, also wo es auch noch total gekracht hat im Iran, das war ja also auch nicht nur ein paar Wochen, sondern es war eine sehr lange Zeit, dass dort diese Proteste waren, dass dort bereits Fluchthubschrauber für Khamenei, für Ahmadinejad, also für die politische Führung bereitstanden, weil die selber nicht mehr sich sicher waren, ob sie das nochmal in den Griff kriegen. In der Situation hat Barack Obama eine Rede gehalten, wo er von den legitimen Interessen der Islamischen Republik Iran geredet hat. Und das war das Signal an die Iraner, ihr könnt machen, was ihr wollt, es wird keinerlei Interventionen von unserer Seite geben, außer so ein paar rhetorische Verurteilungen, dass man doch bitte nicht so brutal gegen die Demonstranten vorgehen soll. Ja? Aber es wird keinerlei Konsequenzen haben, keine wirklichen Konsequenzen. Also wusste das Regime, sie können machen, was sie wollen. Und das haben sie dann gemacht. Über Europa muss man gar nicht reden. In Österreich und Deutschland wurde vor einer Gewaltspirale im Iran gewarnt. Ja? Also wie zu 99% friedliche Demonstranten im Iran unter Lebensgefahr auf die Straße gehen und zusammengeschossen wurden und bis zum Geht nicht mehr verprügelt wurden, ja? Spricht die europäische Außenpolitik von einer Gewaltspirale, ja? Also wo dann ja immer zwei Seiten Staaten dazugehören. Naja. Und nochmal, auch um den Punkt nochmal zu betonen, die globale Linke, ne, die kann sich ja offensichtlich immer nur zu Hunderttausenden mit irgendwelchen Bewegungen in der Dritten Welt solidarisieren, wenn es gegen die USA und gegen Israel geht. Wenn es mal um eine Massenbewegung geht, wo Leute für ihre politische und persönliche Freiheit kämpfen und gegen ein Regime, das die ganze Zeit gegen Israel, den Westen und die USA hetzt, dann hören sie von dieser globalen Linken bestenfalls gar nichts. Ja? Schlimmstenfalls äußern sie sich. Und das klingt dann bekanntlich auch mit ganz wenigen Ausnahmen auch nicht besonders toll. Ich will Sie jetzt mal mit den ganz ekligen Beispielen weitgehend verschonen, aber weil er in den letzten Wochen doch wieder ein bisschen prominenter geworden ist, vielleicht kennen Sie die Äußerungen von einem, naja, zumindest Ex-Linken, nämlich Jürgen Elsässer, der 2009 allen Ernstes formuliert hat, dass man doch die Strichjungen des Finanzkapitals und die Disco-Miezen in Teheran hoffentlich bald in einen Darkroom in Teheran befördern wird. Also im Prinzip hat er dazu aufgerufen, dass man diese Demonstrierenden in Teheran im Folterkeller sperrt. Da wäre es besser, wenn diese Leute gar nichts von sich hören lassen. Ja. Aber die eigentliche Frage war nach der iranischen Opposition heute. In Bezug auf die linke Opposition habe ich von 79 geredet. Also die wurden weitgehend 79 zerschlagen. 2009 haben irgendwelche linken oder womöglich marxistisch-leninistischen Kräfte, wie sie 79 sehr stark waren, so gut wie keine Rolle gespielt. Und das war sehr gut so. Denn gerade diese marxistisch-leninistische Linke, liegen die ziemlich am Boden, aber 79 waren die führenden Kräfte, also eine extrem autoritäre Ausprägung eines Marxismus-Leninismus, teilweise Moskau-hörig, die Tude-Partei, teilweise eher so maoistisch orientiert, Aksariat und die Fedayeen, Mehrheit und Minderheit. Die haben ja mit Khomeini zusammengearbeitet, sehr lange, also auch nach 79 teilweise noch, ja, also vor allem die Tude-Partei, die Moskau-hörigen Kommunisten bis 81, glaube ich, sogar noch. Dann sind sie natürlich auch alle dran gekommen. Das Problem bei denen ist, und zwar bis heute, dass sie in gewissen Punkten schlicht und einfach die Ideologie des Regimes teilen, das sie doch angeblich bekämpfen wollen. Und das ist, sobald es gegen die USA und gegen den Westen und gegen Israel geht. Da unterscheiden die sich fast gar nicht von dem iranischen Regime. Und das ist wirklich ein Problem bei diesen Leuten. Und deswegen war es, wie gesagt, sehr gut, dass diese Freiheitsbewegung 2009 von Leuten geprägt war, von sehr jungen Leuten auch, die genau mit diesen verkrusteten alten und sehr autoritären politischen Organisationen der traditionellen iranischen Opposition gar nichts zu tun haben wollten. Das waren häufig Leute, die man also im Westen dann oft auch als unpolitisch bezeichnet hat. Und das waren sie im positiven Sinne in gewisser Weise auch. Das waren viele Leute, die für ihre politische Freiheit, aber auch für ihre ganz persönliche, individuelle Freiheit auf die Straße gegangen sind. Es ist halt im Iran so, dass wenn man sein ganz normales Recht auf ein halbwegs glückliches Leben in der schlechten Welt wahrnehmen möchte, wenn man also das machen möchte als Jugendlicher, was Jugendliche auf der ganzen Welt machen wollen, nämlich Alkohol trinken und ein bisschen rumbumsen, dass man dann in einen tödlichen Konflikt mit den politischen Machthabern gerät. Dass man also weiß, dass man für dieses kleine bisschen individuelles Glück, ja, was man durch sowas haben kann, meinetwegen auch durch den Konsum westlicher Kulturindustrie, ja, dass man dadurch automatisch in einen politischen und, wie gesagt, tödlichen Konflikt mit dem Regime gerät. Ja. Und das hat sich sympathischerweise in diesen Demonstrationen 2009 auch mit ausgedrückt. Natürlich ist es so, sowohl im Iran selber als auch im Exil ist diese Opposition extrem heterogen. Das ist kein einheitlicher Block, es gibt irgendwie keine vereinigte Opposition mit einem Sprecher, sondern es gibt alles Mögliche. Deswegen ist es schwierig, über die politische Ausrichtung der Opposition zu reden, sondern man müsste diese Gruppen alles durchgehen. Es gibt alles Mögliche. Es gibt neben diesen Fossilen des Stalinismus, die glücklicherweise keine große Rolle mehr spielen, es gibt sehr unsympathische Gruppen, die aber trotzdem sehr wichtig sind für die Volksmujahideen. Es gibt die traditionellen Monarchisten, die aber den Schah wieder haben wollen. Dann, das ist die Mehrheit dieser Monarchisten, es gibt konstitutionelle Monarchisten, die sagen, ja, der Schah sollte Staatsoberhaupt werden, ansonsten soll es aber eine Demokratie nach westlichem Vorbild sein. Die also so ein Modell wie in Großbritannien oder Holland oder Spanien, wo gibt es noch so komische Könige, Schweden, wollen, soll sein von mir aus, ja. Dann gibt es die ganzen, sehr wichtig, die Oppositionsgruppierungen der nationalen Minderheiten. Ich habe vorhin schon die Demokratische Partei Kurdistan Iran erwähnt. Das sind Leute, die also bewaffnet sind, was wichtig werden wird in Zukunft, weil dieses Regime nicht durch ein paar Sitzstreiks irgendwie sagen wird, dann irgendwann, na gut, jetzt haben wir 35 Jahre durchgehalten, jetzt geben wir auf. Es gibt alles mögliche andere, was sie haben und wie gesagt seit 2009 eine Reihe von ursprünglich unorganisierten Leuten, die sich aber dann jetzt im Exil und so zusammengeschlossen haben. Fast alle von denen stehen, ganz dezidiert für die Trennung von Staat und Religion. Das ist eine ganz andere Situation als in den ganzen arabischen Ländern, wo man bei dem sogenannten arabischen Frühling, der in vielen Fällen ja sehr schnell ein islamistischer Herbst und Winter wurde, und das konnte man ja nun absehen, wo innerhalb dieser Oppositionsgruppen die Radikalislamisten, wie zum Beispiel die Muslimbrüder in Ägypten, extrem stark waren und die gegen Regime aufgetreten sind, die so pseudosäkular waren. Im Iran ist die Situation komplett umgekehrt. Da richtet sich die Opposition ja gegen so ein Regime, wie es die Muslimbrüder, würden sie in Ägypten halt an die Macht kommen, wahrscheinlich erst errichten würden. Die Leute sind sowas von geheilt davon, dass sie irgendwie auch noch irgendwie wollen würden, dass der Islam innerhalb der Politik irgendeine Rolle spielen soll. Und deswegen ist das einer der Punkte, wo sich fast alle iranischen Oppositionsgruppen, alle wichtigen, wirklich einig sind. Wenn dieses Regime gestürzt ist, wird es eine sehr konsequente Trennung von Religion und Politik in einem neuen Iran geben. Aber nochmal, das ist nicht so einfach, so ein Regime zu stürzen. Das ist seit 1979 an der Macht, es verfügt über massive Ressourcen und es ist gewillt, seinen geballten Gewaltapparat offensichtlich auch vollkommen rücksichtslos in Anschlag zu bringen. Ja, also deswegen sollte man auch schon wissen, worüber man redet und worauf man sich einlässt, wenn man sagt, ja, dieses Regime muss halt gestürzt werden. Ja. Ja. Von Israel ist es ja öfters zum Beispiel hinzugehen, dass sie lieber den bekannten Gegner haben als unbekannten Neuen. Wäre das in Iran genauso oder nur sagen? Das stimmt auch in Bezug auf Syrien weitgehend nicht. Ich weiß, das wurde hier häufig berichtet, auch in pro-israelischen Kreisen wurde das häufig kolportiert, dass das die gängige Einschätzung in Israel sei. Das ist schlicht und aber falsch. Und es ist vor allem dann falsch, wenn man die Stimmen von den Leuten in Israel hört, die sich seit Jahren mit dem iranischen Regime beschäftigen. Ich mache das nur an einem Beispiel deutlich, aber da gibt es eine Reihe, die man in israelischen Medien so nachlesen kann. Die Frau, die im israelischen Außenministerium seit fast 20 Jahren den Iran-Desk leitet, ja, hat mittlerweile auch öffentlich, vorher aber auch schon innerhalb der israelischen Politik sehr deutlich gemacht, hat mittlerweile öffentlich gesagt, der denkbar schlechteste Ausgang des syrischen Bürgerkrieges ist, wenn Assad von Teherans Gnaden an der Macht bleibt. Also für Israel der denkbar schlechteste Ausgang. Und das ist nun wirklich keine Frau, die sich irgendwelche Illusionen über den Charakter der Kräfte macht, die gegen Assad kämpft. Die also ganz genau weiß, wie stark die Islamisten in der Opposition gegen Assad sind, die aber trotzdem sagt, der denkbar schlechteste Ausgang ist, wenn Assad von Teherans Gnaden an der Macht bleibt. Und wenn Assad an der Macht bleibt, kann er nur von Teherans Gnaden an der Macht bleiben. Es gibt jetzt schon eine Reihe von Einschätzungen von Leuten, die sagen, Assad ist überhaupt nicht mehr an der Macht in Syrien. Der Iran und die Hisbollah haben Syrien einfach übernommen. Ja? Es gibt Berichte über Kampfabschnitte in Syrien, wo die syrischen Generäle überhaupt nichts mehr zu melden haben, nichts mehr zu sagen haben. Das sind Hisbollah-Kommandanten und Kommandeure der iranischen Revolutionsgarden, die dort das Oberkommando auch über die syrische Armee haben. Ja? Das ist also, es rückt quasi also eine, die unmittelbare Konfrontation mit dem iranischen Regime rückt noch viel näher durch diese Situation, die im Augenblick in Syrien ist. Also nochmal, das ist eine falsche Wahrnehmung, wenn man glaubt, die Mehrheit der politischen Entscheidungsträger oder Analysten in Israel würde sagen, naja, mit Assad, da wissen wir wenigstens, wen wir da haben. Ja? Das gibt es auch, solche Stimmen. Das ist natürlich, das ist sehr schwierig, da sich irgendwie zu entscheiden. Aber nochmal, es ist eine falsche Wahrnehmung zu glauben, dass das der Mainstream sei. Im Gegenteil, die Mehrheit jener Leute und gerade die Mehrheit jener Leute, die speziell mit dem iranischen Regime sehr lange beschäftigt sind, die sagen, Assad soll weg. Und mittlerweile, der ehemalige Chef des Militärgeheimdienstes hat mittlerweile sehr outspoken sich hingestellt und hat gesagt, das ist eigentlich eine wunderbare Gelegenheit, wir könnten uns auch ein bisschen beliebter machen in der arabischen Welt, wir sollten irgendwie Luftangriffe gegen Assads Armee fliegen, und zwar mit der Begründung, dass die syrische Bevölkerung massakrieren. Ist zumindest überlegenswert. Es finden ja sehr interessante Entwicklungen statt. Es werden haufenweise Syrer in israelischen Krankenhäusern behandelt. Und die gehen dann immer wieder zurück nach Syrien. Und da gibt es sehr interessante Berichte so von englischsprachigen Bloggern und so, die darüber berichten, dass das halt was auslöst bei der syrischen Bevölkerung, die seit Jahren dieser anti-israelische Hetze gewohnt sind und Propaganda, die sie auch weitgehend verinnerlicht haben. Da macht man plötzlich eine andere Erfahrung mit diesem angeblichen Todfeind Israel. Man merkt so, unsere Regierung bombardiert uns und die Israelis behandeln unsere Leute im Krankenhaus und schicken die dann wieder zurück. Es gibt einen sehr prominenten syrischen Oppositionellen, der, ich glaube, fast 10 Jahre im Knast war unter Assad und gefoltert wurde und alles, der sehr bekannt ist, der sich vor 2 Monaten öffentlich hingestellt hat, und das war ein totaler Tabubruch, ja, und gesagt hat, Israel ist nicht mehr unser Feind, wir sollten uns in der aktuellen Situation verbünden mit Israel und gemeinsam gegen Assad kämpfen. Da passieren nicht, ich will damit sagen, es passieren nicht nur negative Sachen durch diese Entwicklung in Syrien. Eigentlich ist das natürlich, also insgesamt ist das natürlich eine katastrophale Situation. Der Vormarsch der sunnitischen Islamisten in Syrien ist grauenhaft und wird haufenweise neue Gefahren mit sich bringen. Aber es ist nicht das ganze Picture. Ja, also da gibt es schon auch ein paar Sachen, die vielleicht tendenziell in eine halbwegs positive Richtung gehen könnten. Und in Bezug auf den Iran werden Sie keinen einzigen in Israel finden, der sagt, das kennen wir jetzt schon seit 34 Jahren, das Regime, lieber das behalten, anstatt da irgendwelche oppositionellen Kräfte an die Macht bringen. Im Gegenteil, sie werden jeden einzelnen irgendwie maßgeblichen israelischen Entscheidungsträger oder Analysten hören, weil wir dieses Regime seit 34 Jahren kennen, ja, sind wir natürlich dafür, dass das verschwindet. Das ist so, also nochmal, ich will diese Parallelen nicht überstrapazieren, aber es ist so ähnlich wie bei den Nazis. Ja. Alles andere ist besser. Ja, also das ist die auch die iranischen Islamisten machen es einem, was das angeht, relativ leicht. Schlechter kann es überhaupt nicht werden im Iran. Ja? Also selbst die sehr unsympathischen iranischen Oppositionsgruppen, ja, mit deren politischen Programm ich irgendwie nicht viel anfangen kann und so, ja, das ist alles mal tausendmal besser als das, was wir im Augenblick haben. Ja? Wenn Sie das gerade ansprechen, ja, kann ich vielleicht noch was zu trinken haben? Irgendwoher? Wasser oder so? Gerade die Volksmundschaften, das sind ja auch Leute, die auch schon so einen Märtyrerkult haben, eigentlich nicht so wirklich eine Alternative. Eine Alternative ist das schon, weil das natürlich doch eine ganz, ganz andere Ausprägung von irgendeiner spinnerten, letzten Endes auch islamistischen Ideologie ist. Und nochmal, das sind, wenn Sie mich fragen, ausgesprochen unsympathische Leute. Von ihrer Entstehungsgeschichte her, ich meine, die haben so eine ideologische Mischung aus Islamismus und Stalinismus irgendwie da zusammengepanscht und da kann natürlich nichts Gutes bei rauskommen. Die haben sich dann mit Saddam Hussein verbündet und gegen das iranische Regime gekämpft. Es werden ihnen, ich kann das selber nicht beurteilen, aber es werden massive Menschenrechtsverletzungen auch gegen die eigene Bevölkerung, gegen die eigenen Anhänger vorgeworfen. Ja. Und in vielen anderen Punkten sind mir die auch sehr unsympathisch. Danke. Es ändert aber nichts daran, das ist eine wichtige, finanzstarke und politisch sehr erfahrene Oppositionsgruppe ist. Und die werden in einem zukünftig von dem heutigen Regime befreiten Iran eine Rolle spielen. Die werden nicht, wie sie das gerne hätten, irgendwie selber da jetzt die großen neuen Macs werden. Die haben ja diese Frau Rajavi, wird von denen immer als Präsidentin des zukünftigen Irans jetzt schon verkauft. Und die machen das sehr geschickt. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber nochmal, die werden halt eine gewisse Rolle spielen. Und selbst diese sehr unsympathischen Leute stehen natürlich für etwas Besseres. Ja? Wenn die Volksmujahideen dieses Regime morgen stürzen, bin ich sehr dafür. Ich habe zwei Fragen in Bezug auch für Kanada. Kanada hat jetzt die Petitionen eingestellt. Ich wollte fragen, inwiefern das international, hat sich da was verändert? Gab es da irgendwie Reaktionen dazu? Und dann die zweite Frage, wie steht es mit Kanada und Israel? Also ich kenne die Petitionen untereinander nicht. Ja. Kanada und Israel, das schaut ganz großartig aus. Nachdem die USA unter der aktuellen Präsidentschaftsadministration eine ausgesprochen, ich versuche es noch akademisch auszudrücken, aber man kann es gar nicht sagen, ausgesprochen beschissene Nahostpolitik betreibt, ja, die vollkommen katastrophal ist, Israel in wahnsinnige Bedrängnis bringt und für die USA auch vollkommen irre ist, ja, weil es einen fundamentalen Machtverlust für die USA bedeutet. Da ist Kanada ein bisschen in die Bresche gesprungen. Ja? Der kanadische Premierminister ist auf der internationalen Bühne einer der vehementesten Verteidiger der legitimen Interessen des Staates Israel. Und das wird in Israel natürlich sehr hoch anerkannt. Und man weiß, wie wichtig das ist, weil Kanada ein sehr unterschätztes Land ist. Ja? Das ist ein sehr wichtiges Land, was auch militärisch eine Rolle spielt, an allen möglichen wichtigen Kriegen irgendwie des letzten Jahrhunderts beteiligt war. Man vergisst das immer. Man sollte mal am D-Day oder am 8. Mai mit kanadischen Fahnen in Deutschland feiern. Das geht immer völlig unter, welchen wichtigen Beitrag die kanadische Armee zur Befreiung irgendwie Europas geleistet hat. Und auch in vielen anderen Fällen war das so. Insofern war das jetzt auch für Israel nicht so überraschend, dass Kanada so eine besonders scharfe Linie gegen das iranische Regime gefahren hat, und zwar auch mit diesen genau richtigen, guten Begründungen. weil auch in allen möglichen anderen Bereichen Kanada eine sehr eindeutige Position hat, nicht nur gegen das iranische Regime, auch gegen andere islamische Islamisten und gegen die Muslimbrüderschaft. Zu den Entwicklungen in Ägypten hat sich der kanadische Premierminister sehr eindeutig geäußert und vor allem tritt er immer wieder in internationalen Institutionen, auch bei der UNO, ganz dezidiert gegen die Delegitimierung des Staates Israel auf. Und da ist er leider ziemlich allein als ein westliches Staatsoberhaupt. Dementsprechend hat sich natürlich auch leider, also reicht das natürlich nicht und es hat sich nicht wirklich substanziell was dadurch geändert. Es ist aber trotzdem wichtig, dass man jetzt auch in Europa darauf hinweisen kann, es gibt ein westliches Land, das hat das gemacht. Man kann das also machen. Das ist nicht so vollkommen out of the box, wie einem das so gerade deutsche Politiker dann immer sagen wollen. Ne? Ich sage, diplomatische Beziehungen, aber das geht ja nicht, das wissen Sie doch. Natürlich geht das. Ja? Schauen Sie mal, Kanada macht das doch. Also dafür ist das einfach gut. Ne? Die haben ein Beispiel gesetzt und haben gezeigt, na klar kann man das machen. Und die Reaktion der Iraner haben sehr deutlich gezeigt, das tut denen ganz schön weh. Das finden die gar nicht witzig. Ne? Deswegen ist das natürlich sehr erfreulich. Eine der wenigen erfreulichen Sachen in diesem ganzen Zusammenhang. Ja. Was ist eigentlich der Einfluss des iranischen Regimes auf die Palästinenser, also speziell auf die Hamas? Sehr schwankend. Historisch ist es viel wichtiger, sich in Erinnerung zu rufen, dass die Beziehungen zur PLO sehr eng waren. Sie finden das auf YouTube, glaube ich sogar, auf jeden Fall irgendwo im Internet noch. 1979 ist Arafat einer der ersten gewesen, der im Iran war. Ja, also nichts Hamas oder so, sondern Arafat, also der Chef der PLO, der Fatah damals. Und unterm Schah gab es eine israelische Botschaft in Teheran. Und an einer großen Zeremonie hat die iranische Führung, ich glaube sogar Khomeini selber, Arafat den Schlüssel der israelischen Botschaft in Teheran überreicht. Ja. Es gab eine enge militärische Kooperation. Also viele der palästinensischen Fedayeen wurden ab 1979 ganz offensichtlich ausgebildet vom iranischen Regime. Es gab also immer enge Kontakte und die PLO hat bis heute einen Verbindungsmann in Teheran sitzen, ja, also wo diese Kontakte aufrechterhalten werden, auch unter Mahmoud Abbas heute. Trotzdem ist das heute natürlich nicht der Hauptverbündete bei den Palästinensern. Das ist aber auch nicht die Hamas. Die Hamas ist ja von ihrer Entstehungsgeschichte her eine sunnitische, islamistische Organisation, die ursprünglich aus den ägyptischen Muslimbrüdern mit hervorgegangen ist. Das ist quasi der palästinensische Flügel der Muslimbrüderschaft. Die sich ja in einigen, also jetzt nicht im Antisemitismus, aber in einigen anderen Punkten doch nochmal unterscheidet. Auch da vielleicht eine Gemeinsamkeit noch, nur das hat jetzt nicht unmittelbar mit Palästinensern was zu tun, aber um die Gemeinsamkeiten dann doch noch zu sehen. Einer der zentralen Ideologen der Muslimbrüderschaft, also die wurden 1928 gegründet in Ägypten von Hassan al-Banna und in den 40er, 50er Jahren ist der zentrale Ideologe der ägyptischen Muslimbrüder Said Qutb. Der ist aber nicht nur für die ägyptischen Muslimbrüder oder für die sunnitischen Islamisten maßgeblich, sondern für alle, auf der ganzen Welt, auch für die iranischen. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass die zentralen Schriften von Said Qutb, und Said Qutb macht es einem sehr leicht, der hat keine irgendwie antizionistische Phrasiologie, der redet nicht lange über Israel, sondern der schreibt Texte mit so sehr eindeutigen Titeln wie Unser Kampf mit den Juden. Ja? Diese Schriften wurden ins Persische übersetzt, und zwar nicht von irgendjemandem, sondern von Ali Khamenei. Also Ali Khamenei hat schon vor 79, also als noch Ayatollah war er damals noch nicht, also als Geistlicher, hat er die Schriften von diesem zentralen Vordenker der ägyptischen Muslimbrüder übersetzt. Also da gibt es auch diese ideologischen Überschneidungen und Orientierungen. Aber nochmal, auch die Hamas sind nicht die unmittelbaren Verbündeten des iranischen Regimes, sondern als Konkurrenz zur Hamas, ja, weil die sich eben nie ganz dem Führungsanspruch Teherans unterordnen wollten, wurde der islamische Dschihad gegründet. Das ist schlicht und einfach quasi eine Filiale des iranischen Regimes. Ja, also das sind Befehlsempfänger aus Teheran, der islamische Dschihad, der im Gazastreifen sehr eng natürlich mit der Hamas kooperiert. Mit der Hamas ist es so ein bisschen so ein Auf und Ab. Durch die Entwicklung in Syrien waren kurzzeitig in den letzten 2 Jahren das Verhältnis sehr gestört zwischen der Hamas und Teheran. Das hat sich jetzt aber wieder eingerenkt. Also die Hamas hat ja und wurde dafür massiv kritisiert aus Teheran. Die haben ihr Chefbüro aus Damaskus abgezogen. Ja? Und das fanden die Iraner natürlich überhaupt nicht lustig. Und daraufhin hat sich kurzzeitig innerhalb der Hamas, wo es ja auch verschiedene Flüge gibt, der anti-iranische Flügel durchgesetzt. Das ist aber vorbei. Also mittlerweile sind die Beziehungen wieder sehr gut. Es fließen wieder Gelder. Ja, aber nochmal, bei Weitem nicht so groß und in so wichtigem Ausmaß wie an den islamischen Dschihad, das ist der unmittelbare Verbündete und Vorposten von denen. Ja. Ich Vielleicht, Sie war noch nicht, dann machen wir das zuerst. Ich wollte mal fragen, vielleicht nochmal auf den Antisemitismus in Südamerika etwas genauer eingehen. Was, ein bisschen lauter, bitte. Ob Sie nochmal auf den Antisemitismus in Südamerika etwas genauer eingehen würden. Das ist vielleicht nicht ganz das Thema, aber ja. Würde mich halt speziell sehr interessieren. Ja, es wäre, also ist tatsächlich nicht so ganz das Thema, aber es wäre nochmal ein eigener Vortrag. Aber drei Sätze dazu, also irgendwie doch hingebogen auf das Thema. Ich habe gesagt, all diese Linkskordios haben irgendwie grauenhaft enge, gute Beziehungen zum Iran, aber am allerdeutlichsten ist das natürlich beim chavistischen Venezuela. Also sowohl unter Chavez selber und noch stärker unter Maduro, was überhaupt keine Überraschung ist, denn Maduro war unter Chavez als Außenminister und vorher war noch irgendwas anderes, der Zuständige quasi. Er war derjenige, der diese ganz enge Kooperation befördert hat. Die ist ökonomisch, die ist politisch und die ist auch militärisch. Ja, es gibt eine Militärkooperation zwischen dem iranischen Regime und Venezuela. Und deswegen sollte man übrigens alle Linken, die ernsthaft in Deutschland noch Solidarität irgendwie mit diesem chavistischen Venezuela einfordern, wirklich als unmittelbare Gegner und Gefahr betrachten, ja, weil die unterstützen einen der wichtigsten Verbündeten dieses iranischen Mörder- und Holocaust-Leugner-Regimes. Das muss man wirklich mal in aller Deutlichkeit sagen. Und es wäre ein bisschen was erreicht, wenn man das in der deutschsprachigen Linken so mal durchsetzen könnte. Ich bin sehr skeptisch, ob das gelingt, aber man könnte es ja mal versuchen. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Natürlich ist Venezuela und der Chavismus was anderes als das iranische Regime. Das ist nicht das Gleiche und das ist viel weniger schlimm auch. Aber Chavez war ohne Zweifel Antisemit. Ja? Es gibt eine Reihe von Äußerungen von ihm, also sowohl in Bezug auf Israel, ja, die sich nicht groß unterscheiden von dem, was seine iranischen Freunde gesagt haben. Aber es gibt auch ganz klassische, vermutlich aus seinem katholischen Antisemitismus herauskommende, judenfeindliche Äußerungen von ihm. Er hat immer wieder auch seine politischen Gegner als herumziehende Juden beschimpft und attackiert. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass die jüdische Gemeinde seit der Amtsübernahme von Chavez ziemlich geschrumpft ist in Caracas und in Venezuela. Also da ziehen Leute wirklich weg, weil sie das als bedrohlich empfinden. Es sind vor allem aus der chavistischen Jugendbewegung heraus, bei so großen Demonstrationen gab es immer wieder Angriffe auf jüdische Gemeindezentren und auf die Synagogen. Das war jetzt keine staatsoffizielle Aktion, aber halt schon von der Jugendbewegung der Staatspartei und solche Dinge. Ich überlege gerade, genau, um es abzukürzen, in diesem Band gibt es in einem meiner Beiträge eine Passage genau über dieses Bündnis, wo wir es versuchen darzustellen. Und in diesem Band, wo es unter anderem, also der im Untertitel Bündnisse des Regimes heißt, gibt es von einem sehr profilierten israelischen Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperten, Eli Carmon, einen Beitrag, der heißt Bruder Chavez. Ja, da geht es um das Verhältnis der unterschiedlichen lateinamerikanischen Länder zum iranischen Regime. Ja. Wenn Saudi-Arabien und Iran so ein Vorherrschaftsgespräch kappeln, arbeitet eigentlich Israel mit Saudi-Arabien zusammen oder eher weniger? Also Saudi-Arabien und Iran sind konkurrierende islamistische Diktaturen. Und weil die Frage auch oft kommt, ich weiß nicht, ob Sie da jetzt drauf abgezielt haben, wenn es in Armee geht, kann man nach dem iranischen Regime stürzen, gleich mit dem Saudi-Arabischen weitermachen. Der entscheidende Unterschied ist, die Saudis bauen im Augenblick keine Atombomben. Sie werden das aber tun, sobald das iranische Regime Atomwaffen hat. Und das ist ein wichtiger Punkt, den man sich auch hier im Westen klar machen sollte. Eine der allerersten Reaktionen, sobald es dem iranischen Regime gelingt, entweder wirklich Atombomben zu haben oder vielleicht auch nur schon die nukleare Option, also wenn sie diesen Point of No Return überschritten haben, dann wird das zu einem nuklearen Wettrüsten im Nahen Osten führen. Ja? Und zwar am nächsten Tag. Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien, auch die Türkei, um ein nicht-arabisches Land zu nennen, haben ganz klipp und klar angekündigt, und Saudi-Arabien am klipp und klarsten, am deutlichsten, sobald dieses Regime Atombomben hat, dann brauchen wir auch welche. Und Saudi-Arabien wird das innerhalb weniger Wochen bewerkstelligen. Die haben mit Pakistan bereits ein Abkommen geschlossen, dass sie an dem Tag, wenn Iran sich zur Nuklearmacht erklärt, sie Atomwaffen aus Pakistan geliefert bekommen. Also nochmal, wenn es dem iranischen Regime gelingen sollte, Atomwaffen zu haben, heißt das am nächsten Tag nukleares Wettrüsten in einer gefährlichsten und instabilsten Region dieser Welt. Das kann man nicht wollen. Saudi-Arabien hat ein paar Kriege gegen Israel mitgeführt. Saudi-Arabien steht für eine islamistische, wahhabitische Ideologie, die also einen konkurrierenden Dschihadismus zum iranischen Regime vertritt. ein wichtiger Unterschied ist, das ist ein konservativer Islamismus. Das ist eine Art Status Quo-Islamismus. Im Iran ist ein revolutionärer Islamismus an der Macht. Ja? Und das ermöglicht es Israel in seinem zu Recht grenzenlosen Pragmatismus, mit Saudi-Arabien gewisse Deals zu schließen, gewisse Abkommen zu schließen, von denen man immer weiß, okay, wir schließen da Abkommen mit radikalen Islamisten, das sind übrigens auch wilde Antisemiten. Es gibt wahrscheinlich kein Land der Welt, was so maßgeblich in die Verbreitung, der weltweiten Verbreitung der Protokolle der Weisen von Zion involviert ist, wie Teile des saudischen Herrscherhauses. Aber es ist der Nahe Osten und Israel bleibt nicht viel anderes übrig. Nachdem sie nicht viel Freunde haben, müssen sie halt auch mal mit ein paar Feinden einen Deal schließen und ein Abkommen schließen. Und in Bezug aufs iranische Nuklearprogramm gibt es einfach eine klassische Interessensüberschneidung. Sowohl Israel als auch Saudi-Arabien wollen nie und nimmer, dass dieses Regime Atomwaffen bekommt. Seit WikiLeaks, also alle Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, wussten das eigentlich schon vorher. Seit WikiLeaks weiß es die ganze Welt. Sowohl der saudische König als auch ein paar andere Herrscher auf der Halbinsel haben sich wutempört über die US-Regierung geäußert und haben gesagt, sie verstehen überhaupt nicht, warum es nicht schon längst US-Militärschläge gegen das iranische Regime gegeben hat. Und wenn es nach ihnen geht, sie sind sofort bereit, sowas anzubieten. Allerhöchst wahrscheinlich hat Saudi-Arabien Israel auch schon erklärt, wenn sie finden, dass sie militärisch gegen das Nuklearprogramm im Iran vorgehen müssen, nochmal, was eine sehr schlechte und gefährliche und riskante Option für Israel wäre, dann ist Saudi-Arabien offensichtlich bereit, Israel Überflugsrechte einzuräumen. Also sagen sie bitte, ihr seid herzlich eingeladen. Was natürlich auch wieder eine ausgesprochen widerwärtige Politik ist, weil man sich denkt so, wieso macht ihr das nicht selber, wenn ihr das so ein großes Problem findet? Warum muss das eigentlich wieder Israel machen? Weil dann weiß man schon, was in der arabischen Welt wird es dann irgendwie heißen, für Saudi-Arabien sind dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, ihr Erzkonkurrent von konkurrierenden Islamismus wird also sein Atomprogramm weggenommen und Israel steht wieder als Buhmann da, weil die ganze arabische Welt auch über Israel herfallen wird und sagen würde, Kriegstreiber, zionistische Aggression und so weiter und so fort. Ja. Aber ja, trotzdem, es gibt diese Interessensüberschneidung und es war alles andere als ein Zufall, dass nach diesem Deal von Genf eben keineswegs nur Israel, wie das hier so oft dargestellt wurde in den deutschsprachigen Medien, sondern Israel, Saudi-Arabien und eine Reihe von anderen wichtigen arabischen Staaten dem Westen wirklich schon flehentlich erklärt haben und ihnen gesagt haben, das ist ein katastrophaler Deal, den ihr da mit den Iran anschließt. Netanyahu hat damals eine Rede gehalten, wo er vollkommen zu Recht gesagt hat, lieber Westen, wenn ausnahmsweise mal wir und die Araber einer Meinung sind, dann solltet ihr das vielleicht ernst nehmen. Ja? Weil das kommt bekanntlich nicht so wahnsinnig oft vor. Ja? Und in dem Fall haben sie fast wortgleich gesagt, das ist irre, was ihr da macht. Ja? Das ist eine katastrophale Politik. Ihr schätzt das iranische Regime komplett falsch ein. Wir wissen, worüber wir reden. Wir leben hier im Nahen Osten. Wir wissen, was von diesen Leuten zu erwarten ist. Ja? Einer der Veranstalter deutet darauf hin, dass wir demnächst dann auch zum Ende kommen sollten, aber ich will das ungern abbrechen. Ich bin übrigens normalerweise gewohnt, dass es sehr viel heftigeren Widerspruch gibt zu dem, was ich mache. Wenn Sie das alle richtig finden, was ich hier so erzähle, freut mich das natürlich sehr. Ich glaube es noch nicht so ganz. Aber wenn es noch so zwei, drei Fragen gibt, können wir die vielleicht sammeln und dann langsam zum Schluss kommen, da oben. Ja. Bitte laut und deutlich. Mich würde dann die Intention dieser westlichen Staaten halt mal interessieren, die dann gerade sind. Ja. Noch was? Da kann ich schon eine sehr umfassende Antwort drauf geben, aber wenn es noch ein, zwei andere gibt, können wir das vielleicht zusammenfassen. Letzte Chance. Ja gut, dann versuche ich dazu noch ein bisschen was zu sagen. Das ist eine sehr schwierige Frage, weil man logischerweise so ein bisschen auch auf Spekulationen angewiesen ist, weil, mein Gott, ich sitze auch nicht in den Entscheidungszentralen der westlichen Regierung und kriege irgendwie mit, was die nun wirklich denken. Aber so wie es sich im Augenblick darstellt, kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass das so eine Mischung aus unterschiedlichen Dingen ist, die da zusammenkommen. Zum einen ist es ganz banal ein ökonomisches Interesse, auch wenn 4 Milliarden Euro jetzt für den deutschen Außenhandel nicht die Welt sind. Das sind 4 Milliarden Euro und das ist nun mal die Aufgabe des deutschen Staates, irgendwie den deutschen Außenhandel zu befördern. Es gibt eine Reihe von politischen Intentionen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man dieses iranische Nuklearwaffenprogramm als existenzielle Bedrohung wahrnimmt, so wie das Israel macht, oder ob man das als strategische Bedrohung wahrnimmt, so wie das die USA machen, so wie das die meisten europäischen Länder machen. Strategische Bedrohung heißt, man will das nicht. Aber wenn es gar nicht anders geht, dann kommt man schon damit klar. Das ist so ein bisschen die Vorstellung, naja, was kostet es uns, wenn wir das wirklich verhindern wollen? Entweder massive Wirtschaftssanktionen, die einem selber auch mal ein bisschen schaden, und dies verunmöglichen, dass man irgendwie eine Form von Auskommen mit dem Iran hinbekommt. Und außerdem wissen wir auch nicht hundertprozentig, ob die wirklich funktionieren. Oder womöglich militärische Intervention. Also nicht von Israel, sondern von den USA oder von wem auch immer. Will man nicht. Ja? Wenn man das beides nicht will oder für, sagen wir mal so, dass man die Kosten zu hoch findet, dann muss man anfangen, darüber zu reden, okay, was sind die Alternativen? Und die Alternativen sind dann halt entweder zu sagen, naja, eigentlich akzeptieren wir es eh. Und da müssen wir halt gucken, wie wir klarkommen. Da muss man halt eine Abschreckungspolitik betreiben, so wie gegen die Sowjetunion. Da hat es ja angeblich auch funktioniert. Und solche Sachen, das wird im Augenblick auch in den USA immer stärker diskutiert, ja, in sehr maßgeblichen Kreisen. Man spricht über eine neue Doktrin der Abschreckung gegenüber einem zukünftigen nuklear bewaffneten Iran. Da hat man also eigentlich schon aufgegeben, es zu verhindern, dass dieses iranische Regime Nuklearwaffen bekommt. Warum? Was ist die Intention? Man sagt, die Kosten sind zu hoch, es zu verhindern. Entweder die ökonomischen Kosten oder halt die Kosten einer Militärintervention in jeglicher Hinsicht im Sinne von Kosten. Es spielen natürlich eine Reihe von anderen Beweggründen, gerade in Österreich und Deutschland, immer mit einer Rolle, wo man dann noch mehr auf Spekulation angewiesen ist. Wir reden, wie gesagt, in den Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus hier, wo es ein sehr spezielles Verhältnis zum jüdischen Staat gibt. Was einerseits immer von dieser Rhetorik geprägt ist, ja, ja, die Sicherheitsinteressen Israels sind doch der deutsche Staatssaison und so ein Quatsch eigentlich, weil das halt wirklich nur Rhetorik ist. Weil wenn das tatsächlich so wäre, würde Deutschland eine komplett andere Iran-Politik machen und das macht man bekanntlich nicht. Im Gegenteil, ich sage es nochmal, am 4. Juni treffen sich deutsche Bundestagsabgeordnete oder planen, vielleicht protestieren sie alle dagegen, das findet dann nicht statt, planen, sich mit dem iranischen Botschafter in Deutschland zu treffen und also ihm irgendwie eine Propagandaplattform zu bieten und ihm Legitimität für genau diese Politik zuzusprechen, die sich dezidiert gegen Israel richtet. Ich formuliere es mal so, man kann gar nicht wirklich genau einschätzen, wie sehr so eine Art insgeheime Bewunderung für diesen antiwestlichen und vor allem anti-israelischen Furor des iranischen Regimes in Deutschland nicht einfach mit einer Rolle spielt. Und zwar nicht nur bei irgendwie in der Gesamtbevölkerung, sondern durchaus auch bei politischen Entscheidungsträgern. Ja, das ist so, nochmal, da ist man immer auf Spekulationen angewiesen. Man darf das aber nicht außer Acht lassen, dass das natürlich immer mit einer Rolle spielt. Ja, die Kaltschnäuzigkeit, mit der über die massiven Einwände und Bedenken von Israel und den arabischen Staaten in Bezug auf diesen Deal von Genf hinweggegangen wurde, da hat man so ein bisschen gemerkt, ja, das hatte fast was Triumphierendes so. Man hat den Israelis sehr deutlich gemacht, ja, ihr Nervensägen, ihr Spielverderber, ihr Störenfriede. Ja. Das war auch schon bei der Beurteilung von Rouhani so. Israel hatte plötzlich so die Karte des Spielverderbers. Ja. Die ganze Welt ist begeistert, weil jetzt dieser tolle Dauerlöcher an der Macht ist. Nur die Israelis, und stop the bomb, kommen irgendwie her und sagen die ganze Zeit, das stimmt aber doch gar nicht. Ja. Das ist doch genau das Gleiche wie vorher, mit der Ausnahme, dass der das besser verkauft, also dadurch eigentlich sogar noch gefährlicher ist. Bei dem Deal genau das Gleiche. Die ganze Welt war happy, überall stand, großer Durchbruch in Genf, jetzt wird alles gut, es gibt keinen Krieg, die bauen keine Atomwaffen, wie schön. Und dann kommt wieder Israel her und stop the bomb und noch ein paar andere Leute und sagen, es stimmt aber doch gar nicht. Das und das steht in eurem Deal nicht drin. Das ermöglicht dem Iran weiter an Atomwaffen zu bauen und so weiter und so fort. Man hat aber so ein bisschen das Gefühl, dass das einigen westlichen Politikern durchaus gefällt, Israel so ein bisschen zu zeigen, ja, ihr seid ganz schön alleine im Augenblick. Also gerade die US-Politik im Augenblick, die in den letzten Jahren dort betrieben wird, das ist eine, also in dem aktuellen Beitrag in dieser ebenfalls günstig zu erwerbenden Zeitschrift Sans Phrase, die man zusätzlich zu der durchaus auch empfehlenswerten Berliner Zeitung lesen sollte, um mal was Versöhnerisches zu sagen, versuche ich vor allem über das Verhältnis Israels und der USA zu schreiben, weil das nämlich aktuell eigentlich wirklich eine dramatische Entwicklung ist, was dort stattfindet. Es ist halt immer schon eine wirklich falsche Vorstellung, sowohl von anti-israelischen Leuten, aber auch bei vielen pro-israelischen Leuten gewesen, dass es schon immer dieses unverbrüchliche Bündnis Israel und USA gegeben hat. Das ist historisch einfach Quatsch, stimmt nicht, ne? Also, ich weiß nicht, 56 Sinai-Krieg, so, ja, von wegen Verbündete. Es waren die USA, die Israel gezwungen haben, sich vom Sinai zurückzuziehen. Wo die Israelis dann gesagt haben, ja, wenn wir das machen, gibt es ein paar Jahre später den nächsten Krieg. Und natürlich hatten sie recht damit, aber was sollte man machen? Muss man halt machen. Die USA sind ja die Weltmacht. Und das zieht sich über die Jahrzehnte hindurch. Ja. Das war nie so ein ungetrübtes Verhältnis. Und das zeigt sich im Augenblick ganz besonders dramatisch und deutlich. Die Israelis haben immer wieder gesagt, es muss rote Linien geben. Also bevor Barack Obama durch seine Syrien-Politik den Begriff der roten Linie vollkommen ins Lächerliche gezogen hat, haben die Israelis gefordert, gerade von den USA, dass es rote Linien hinsichtlich des Atomprogramms geben muss. Ja? Und dass diese roten Linien, wenn sie überschritten werden, Konsequenzen haben müssen. Ja? Und die USA haben sich strikt geweigert, solche roten Linien zu formulieren. Und in der inoffiziellen Iran-Politik haben sie einfach eine komplett andere Position formuliert, als Israel das selber macht und auch immer gefordert hat. Die Amerikaner haben immer gesagt, wenn wirklich die Entscheidung von Khamenei unmittelbar zum Zusammenbauen einer Atombombe getroffen wird, dann wäre eine militärische Intervention vielleicht eine notwendige Option. Und die Israelis weisen vollkommen zu Recht darauf hin, dann ist es schon längst viel zu spät, wenn das passiert. Und die USA gehen über diese Einwände Israels wirklich kaltschnäuzig hinweg. Deswegen fürchte ich, muss man davon ausgehen, dass zumindest die aktuelle Administration sich abgefunden hat damit. Es gibt in den USA im Augenblick eine sehr kontrovers geführte, aber heftig geführte Diskussion in den außenpolitischen Thinktanks. Es gibt Leute, die spekulieren, ob die Obama-Administration nicht wirklich so eine große Umorientierung plant, nämlich weg von Saudi-Arabien und hin zum iranischen Regime. Also ich kann das selber nicht beurteilen, ja, aber das sind sehr maßgebliche Leute, die diese Spekulationen zumindest anstellen, das zumindest zur Diskussion stellen, die sagen, offensichtlich ziehen die auf so einen großen Handel mit dem Iran ab, ja, wo dann dieser Nukleardeal, der in Genf ausverhandelt werden soll, der ja maßgeblich von den USA vorangetrieben wird, also auch in Genf, das war offiziell, das ist ein Übereinkommen der UN-Sicherheitsratsmächte und Deutschland mit dem Iran. Die USA haben in Geheimverhandlungen mit dem iranischen Regime vorher, über die sie ihre Verbündeten nicht informiert hatten, das Ding im Prinzip vorher ausverhandelt gehabt und haben es dann plötzlich dorthin gelegt, was übrigens dazu geführt hat, dass die Franzosen erstmal beleidigt waren, wie es so ihre Art ist, und gesagt haben, nee, das sind wir jetzt dagegen. Also in erster Linie fanden sie das halt ein bisschen unverschämt, dass die USA Geheimverhandlungen geführt haben und sie komplett rausgelassen haben und dann plötzlich ein mehr oder weniger fertiges Abkommen hingelegt haben. Im Augenblick gibt es zivile Anzeichen dafür, dass genau das Gleiche wieder passiert, dass die USA jetzt schon jenseits der Verhandlungen in Wien mit dem Iran auf ein endgültiges Abkommen hindrängen. Und es ist wirklich zumindest überlegenswert, ob damit nicht noch sehr viel mehr verbunden ist. Man muss sich auch immer in Erinnerung rufen, bei solchen Abkommen gibt es in aller Regel geheime Zusatzprotokolle. Ja? Das weiß man historisch zum Beispiel aus den Abkommen, die es mit Nordkorea gegeben hat. Das ist übrigens ein sehr gutes Beispiel, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja? Wenn man wissen will, wie gefährlich solche Abkommen sind, wie illusorisch das ist, ja, sollte man sich mal die Entwicklung des nordkoreanischen Atomprogramms anschauen und die westlichen Berichterstattungen darüber. Ich habe die genaue Jahreszahl jetzt nicht im Kopf, aber als vor einigen Jahren mit Nordkorea nach zähem Hin und Her und langen Verhandlungen ein Abkommen geschlossen wurde, hat die ganze westliche Welt, ne, also von der New York Times über den Spiegel, überall, nordkoreanisches Problem gelöst, friedliche, man sieht mal wieder, durch zähe Verhandlungen kann man selbst mit so einem Regime und so, ja, was nochmal einen ganz anderen Charakter hat als das iranische, zu einem Übereinkommen kommen. Glücklicherweise konnte ohne Krieg jetzt also verhindert werden, dass Nordkorea Atombomben baut. Ein Jahr später Atombombentest in Nordkorea. Eine der US-amerikanischen Chefverhandlerinnen damals war Winnie Sherman. Was ist die gute Frau heute? Das ist die US-Chefverhandlerin mit dem Iran. Erfahrung hat sie. Aber also, ja, es ist leider ja tatsächlich gar nicht lustig. Also dort hat man gesehen, weil das Abkommen mit Nordkorea eben das Programm nicht beendet hat, also die Infrastruktur des Atomprogramms intakt gelassen hat, konnten die Nordkoreaner ausgehend von diesem Abkommen problemlos dann Atombomben entwickeln. Und das jetzige Abkommen mit dem Iran, erst sowohl dieses Übergangsabkommen von Genf als auch das, was jetzt geplant wird, wird die komplette Infrastruktur des iranischen Atomprogramms intakt lassen. Ja? Nochmal, keine einzige Zentrifuge wird abgebaut, die Forschung geht weiter und so weiter und so fort.